Sie säuft den Whisky aus der Dose und trägt von Jupp die Unterhose. Sie riecht nach Hafen und nach Krabben und nach dem Scheißen nimmt sie einen Lappen. Sie ist lesbisch durch und durch. Katrin Möschen steht auf Weiber mit dem Doppeldildo in der Hand. Katrin Möschen trägt nie Kleider, sondern weiße Smokings aus England. Oh, oh, oh, oh, oh. Sie bumst wuchtig, geht aufs Ganze und trieb's auch mit ner alten Transe. Sie riecht nach Lieder und nach Weine und nennt sich selbst das Schwein der Schweine. Sie ist lesbisch durch und durch. Katrin Möschen steht auf Weiber mit dem Doppeldildo in der Hand. Katrin Möschen trägt nie Kleider, sondern weiße Smokings aus England. Au, au, au, au, au. Sie leckt die Muschis und lässt lecken und lässt sich ungern unterbrechen. Sie riecht nach Parfüm und nach Salze und sie bleibt eine fette Walze. Sie ist lesbisch durch und durch. Katrin Möschen steht auf Weiber mit dem Doppeldildo in der Hand. Katrin Möschen trägt nie Kleider, sondern weiße Smokings aus England. Au, au, au, au, au. Katrin Möschen trägt nie Weiber mit dem Dildo in der Hand. Katrin Möschen trägt nie Kleider, sondern weiße Smokings aus England. Au, au, au, au, au. Darf ich auch mal? Ja, logisch. Katrin Möschen steht auf Weiber mit dem Doppeldildo in der Hand. Katrin Möschen trägt nie Kleider, sondern meine Mohnkings aus England. Oh yeah.